weit den blutigen Weg, ohne Panzer und ohne Motoren. Zerfüllt sind die Straßen, zerrissen der Ring, zum Nahkampf und Schicksal erboren. So stürmt an die feindlichen Bunker wir an, wir bringen mit dem Feinde Mann gegen Mann. Ja, so kämpft unsere herrliche, dem Feinde so gefährliche, den Führer ohne Ehrliche, in Mann, Krieg. Ja, so kämpft unsere herrliche, den Feinde so gefährliche, den Führer ohne Ehrliche, in Mann. Marschieren, marschieren, marschieren. Unmöglich dies Wort haben nie wir gekannt. Wir kriechen vor fallenden Vieren.